פה ברדיו, המנה השבועית של אנרכיה ובירה. כל יום רביעי מ-11 עד חצות בברמוד הפונק. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 30.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute ein Überraschungsgast, nämlich der Oliver. Guten Abend. Ja, moin. Ja, wir kennen uns so ein bisschen von Konzerten, ne? Öfters mal so miteinander gelabert. Und ja. Dann habe ich dich beim letzten Mal irgendwie im Vollsuff dann angelabert und habe gemeint, ich brauche unbedingt noch einen Gast vom Montag. Und ja, zockst du da. Und hast gestern Nacht noch irgendwie... Ja, ich war das ganze Wochenende unterwegs und habe gestern Abend dann irgendwie billige YouTube-Videos mir zusammengebastelt, eine Liste, was ich so in den letzten 4 Wochen an Konzerten gesehen habe, als Idee. Ja. Können wahrscheinlich nicht alles von senden, weil die Soundqualität auch ein bisschen scheiße manchmal ist, aber ja. Also du bist jetzt nicht einfach nur hierher gekommen, ohne irgendwie einfach so, sondern du hast dir sogar noch Gedanken gemacht und hast gedacht, dass ja, ich habe es versucht. Musik spielen, die du... also die letzten paar Wochen auf Konzerten gesehen hast. Ja, ganz genau. Ja. Ja, schön. Das war gerade übrigens Loser Youth gerade eben. Noch 2CL bis Babylon hieß das Lied. Und da fangen wir doch schon an mit The Sonics. Ja. Was hast du gesehen? Kleiner Zeitsprung. Das war in Belgien auf dem Sioc Festival. Das ist halt mehr so Rock'n'Roll Psycho-Kram, aber da haben auch Punk-Bands gespielt und sowas alles. Und die bestimmt berühmteste Band, die da gespielt hat, waren The Sonics. Mhm. Ja, die haben auf jeden Fall gerockt. War ein geiles Konzert und eigentlich kennt man irgendwie jedes Lied, obwohl ich eigentlich kein Lied von denen benennen könnte. So. Ja. Ja, und was ist das Psycho-Festival? Also die ich kenne, so meistens irgendwie schweineteuer und die Leute sind irgendwie so ein bisschen langweilig. Ja, und da ist genau das Gegenteil. Es ist relativ günstig, also ein Bier 2 Euro so. Ja. Das ganze Wochenende 55 Euro. Okay, so mittelteuer würde ich mal sagen. Allerdings für Psycho-Festivals, die sind schon ein bisschen teurer eigentlich. Oder Konzerte an sich. Ja. Ist das schon auf jeden Fall okay. Super freundliche Leute da, Security alles, super entspannt. Die Leute, die Besucher auch, also hat einen riesen Spaß gemacht irgendwie. Musik ist natürlich nicht alles so meins. Ja. Ne? Ein paar Sachen habe ich da halt mal mitgebracht, die mir jetzt auch nicht unbedingt super gefallen, aber... Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ja, ich spiele mal was von The Sonics. Sprichst du es aus? Ich kann es nicht aussprechen. Strichnin? Ja, Strichnin heißt auf Deutsch, ja. Once you've tried it, So, wir haben es jetzt gerade gehört, wie es wirklich heißt. Nämlich? Strychnine. Strychnine. Ja. Und dann sind wir ja eigentlich schon wieder bei einem anderen Thema, nämlich bei Sonic Ballroom macht ja eine große Party. Genau, am nächsten Wochenende. Das ist ja auf jeden Fall Pflichttermin, würde ich mal sagen. Ja. Ich merke gerade, dieser Kopfhörer bringt auch nichts. Da habe ich auch ein Echo drauf. Also im Kopfhörer liegt es nicht. Das liegt wieder in irgendwelchen, keine Ahnung. Letztes Mal war es nicht, jetzt haben wir es wieder. Naja, scheiß drauf. So. Ja, das Spiel nämlich, wer spielt da alles? Es wurde schon. Erstmal Toxoplasma geht es schon mal genau, los. Mit Freitags. Ja. Genau. Andere Band habe ich vergessen, aber die spielt, glaube ich, auch gar nicht. Die Vorband. Was haben wir noch? Karoshi, Pornic Casino. Die restlichen Bands kenne ich eigentlich nicht, die dann noch so kommen. Gedrängel spielen, glaube ich, auch noch. Ja, die kenne ich vom Namen her. Ja, die ja. Auch ja am Dienstag im AZ Köln spielen oder gespielt genau. Haben, wenn er die Sendung jetzt am Mittwoch erst hört. Ja. Ja, von denen habe ich ein Lied da, das heißt Ja, Ja. Von Charlotte Roach bin ich beschimpft worden, dass ich Offscreen gut finde. Da geht es halt schon irgendwie gut ab, finde ich. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja! Das waren Gedrängel, die auch bekannt sind. Also zwei von der Bands, die spielen, machen so eine Roxette-Coverband. Was etwas suspekt ist, weil die machen das irgendwie ernsthaft und nicht irgendwie mit irgendwie Ironie oder sowas. Ja, finde ich auch. Und ich fand komisch. Roxette eigentlich schon immer eine ziemlich widerliche Band. Absolut, ja. Ja. Und albern. Ja. Aber sie ziehen es durch. Sie machen ihren Ding. Ja. Sollen sie tun. Ja, wenn wir schon bei Konzerten sind, also ich habe dich ja eingeladen, dass du hier ein bisschen die Musik beisteuerst. Jetzt hast du mir aber als einfach so eine unsägliche Liste geschickt von YouTube-Videos und teilweise sind sie halt irgendwie von irgendwelchen Leuten mit dem Handy aufgenommen. Aber hier ist ja alles möglich und alle Wünsche werden erfüllt, besonders von den Gästen, die hier live hier im Studio sitzen. Und du hast ein Lied gewünscht von General Motherfucker. Warst du die gesehen? In Bonn auf dem Freiraumfestival. Ja. Und ja, also live auf jeden Fall sehr geile Band. Das Video ist leider nicht so toll, also der Sound. Ja, aber vielleicht kriegt man dann einen Eindruck davon. Ja. Genau. Worum es da so geht. Genau. Wir haben jetzt das ist ein Video von aus Opladen. Ja, die kommen aus Leverkusen, also oder Opladen sogar. Die kommen daher, ja. Die kommen daher, ja. Da könntest du doch mal einladen, die Sendung. Falls sie die Sendung jetzt hören, dann dürften sie gerne mal vorbeikommen. Vielleicht haben sie ja in ihrer Schublade noch irgendwelche Demo-Aufnahmen. Das wäre schön, ja. Ja. Ja, das war's wohl wieder. Das war jetzt, kann man glaube ich den empfindlichen, kulturverwöhnten Ohren von den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zumuten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber so klingt es halt, wenn man irgendwie auf dem Konzert steht und die Augen zu hat. Ja, ganz genau. Nicht anders. Ja. Nee, die waren auf jeden Fall beeindruckend. Also, muss man noch dazu sagen, der Sänger ist gesundheitlich angeschlagen und hat dann wer wirklich. Nicht, wer nicht? Ja, aber der hat es schon ziemlich übertrieben. Ja. Und hat dann wirklich auf der Bühne gestanden mit so einem Sauerstoffrucksack und mit Schläuchen in der Nase. Der Sänger wohlgemerkt. Ja. Und hat trotzdem noch volles Brett gesungen irgendwie. So. Aha. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, vielleicht ist es ja auch nur ein Show-Element, man weiß es nicht. Nee, das war 100% authentisch. Also, ja. Und von daher, super Band. Ja, dann hat er irgendwie was mit der Lunge, ne? Ja, genau. Genau, ne? COPD oder so, glaube ich, war das. Oh ja. Ja. Ja, dann ist, da kann ja froh sein, dass man seit ein paar Jahren nicht mehr rauchen darf auf Konzerten. Ja, das wäre gar nicht gegangen. Ja. Also, rauchen ging da gar nicht, dann hätte er gar nicht singen können, ne? Ganz klar. Ja. Obwohl, das geht immer. Wenn man Raucher ist, dann kann man auch mit sowas rauchen. Ja, aber wenn du solche Schäden hast und dich voll verausgabst da, also der hat echt alles gegeben und das war schon nicht schlecht. Ja, was hören wir jetzt? Was hören wir jetzt? Wir haben noch was, ich habe noch hier was rausgekramt, nämlich eine Band aus Tel Aviv, die am Dienstag, also wenn das jetzt hier bei Punkrockers Radio hört, morgen im AZ Köln spielen. Oder wenn das jetzt bei Bermudafunk hört, dann haben sie gestern gespielt. Das heißt die Kids Insane und da gibt es jetzt nur was auf Bandcamp. Das hört ihr jetzt. Kids Insane spielen, wie gesagt. Wahrscheinlich sind sie auf Tour, schätze ich mal. Ja, aus Israel werden sie wahrscheinlich nicht nur... Nicht extra nach Köln fahren und wieder zurück oder so, sondern schon warten, bis das wieder vorbei ist da unten, ne? Ja, kann nur ein bisschen dauern, ne? Ja. Das ist eigentlich ein Dauerzustand. Ja, Urinprobe habe ich hier noch auf Lager. Aber du bist ja hier Gast und du darfst dir was wünschen aus deiner Liste. Okay, was soll denn da noch? Ja. Auf jeden Fall grandios von. Der Franz Saarschleifer, was war denn das hier? Das ist auch ein ganz durchgeknallter Kollege. Ja. Der macht halt so Ballermann, peinliche Scheißmucke, aber hat dann irgendwie sehr abgedrehte Texte dazu. Ja. Erstens. Warte mal. Und? Ja. Tritt mit Vorliebe in irgendwelchen AZ-Dingern und auf Punkrock-Shows und sowas auf. Mhm. Passt musikalisch eigentlich überhaupt nicht. Auch wie der Typ rüberkommt und so, aber das ist halt total witzig trotzdem. Franz Saarschleifer heißt, ja. Und das Lied heißt Drogenparty und was hast du denn gesehen? Den habe ich einmal im Schöner Wohnen gesehen. Ja. Da war der als Geburtstagsüberraschungsband da irgendwie. Und halt auch wieder in Bonn auf dem Freiraum-Ding. Und da stand auch auf keinem Zettel drauf oder irgendwas. Der war auf einmal da, sprang auf der Bühne rum und dann ging es halt los. Und da hast du halt die ganzen Irokesen-Punker da gesehen, die dann auf diese Ballermann-Mucke da irgendwie abgegangen sind und rumgepokt haben und so. Ja. Ja. Ja, das Video ist von 2012 und da hat er beim Straight Edge Festival in Illingen gespielt. So, mal schauen, wie gut das Handy war, das dieses Video aufgenommen hat. Ja, ihr seid so primitiv, jetzt wird's primitiver! Das war Franz Saarschleifer. Ich denke mal, er ist auf jeden Fall, da kommt jeder in Stimmung. Ich guck mal, der hat ja ein offizielles Lied hier. Das könnte vielleicht was taugen. Ja, ja, obwohl, das ist ja, geht jetzt los wie so ein Film. Komm, jetzt machen wir dich lauter hier. Ich glaube, der Sound ist okay, aber das ja. Stück ist nicht so geil. Nee. Ich weiß es jetzt aber nicht. Ja, ist aber auf jeden Fall ein Junge aus unserer Hut hier, ne? Ja, der verarscht halt das Ganze so ein bisschen. Ja, was heißt ja, ein bisschen ja. Ordentlich, ne? Ja, komm, mach mal weg. Ja. Ja, schön. Ja, den hast du also gesehen im Freiraum. Genau, und der stand auf keinem Zettel drauf, der war auf einmal da und ja, das war dann umso lustiger irgendwie, da keiner mit gerechnet hat und der fing auch erst um 12 Uhr an, als eigentlich schon alle besoffen waren und dann war da halt irgendwie Ballermann angesagt. So. Nee, so Bands brauchen wir auch, ne? Also ja, auf jeden Fall, so ein Kontrastprogramm. Also, ich finde jetzt so Band, wie du zum Beispiel ausgesucht hast, diese Canvas, die finde ich ja ganz schrecklich. Sollte man vielleicht mal laufen lassen, um da... mal ein Abstoßen. Ja, wobei ich dazu sagen muss, die Band habe ich gar nicht gesehen, mich aber dafür mit den Leuten sehr gut unterhalten nach dem Konzert irgendwie. Ja. Also die waren sehr nett und lustig. Die Musik ist jetzt auch nicht so unbedingt meins. Ist halt so Melodic Hardcore Zeug. Ja, es ist nicht Melodic Hardcore Zeug, sondern es ist ja, so geht's los, ne? Gut. Ja, und so weiter und so fort. Ja, reicht dann auch. Ja, nee, ich, wenn ich ins AZ gehe und ich kenne die Bands nicht, dann läuft meistens so eine Art von Musik. Häufig, ja. Und dann, nee, ist es meins. Ja, kann ich meistens auch nichts mit anfangen. Manchmal gibt es auch ein paar gute, die in die Kerbe hauen, so, aber es ist selten. Aber es gibt doch einige Leute, die auf sowas stehen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Emo oder was? Ja. Emo, Hardcore. Ja, geht so in die Richtung. Ja. Ne? Ja. Ja, irgendwas mit Schmerzen. Ja. Ja. Deshalb wünsche ich mir jetzt ein Lied, das ich entdeckt habe, nämlich Urinprobe. Das Lied heißt Zahme Punks von ihrer nagelneuen Platte Hetzjagd. Die Band kommen aus, oh, ich habe es vorher noch gewusst, ja, irgendwo aus Norden von Deutschland. Wie heißt es? Niedersachsen? Ja, Niedersachsen. Schleswig-Holstein. Niedersachsen Hamburg. Kommen sie da irgendwie. Irgendwie aus der Pampa da irgendwie. Okay, ist auch geil. Wo viele Kühe ihr Gras fressen. Und wenig Punkrock eigentlich ist. Ja, genau. Dieses Lied wird ausgeblendet, weil dieses Oh, oh geht gar nicht. Nee. Schreibt es mal euch hinter die Ohren. Oder man muss es können. Ja, aber ja, wer kann es schon? Ja, es ist schwieriger, als man denkt. Selbst die Godfather des Oh, oh, nämlich die Toten Hosen, können es nicht. Oder Poison Idea. Ja. Ja, schlimm. Ja, auf deiner Liste, auf deiner Obskuren Liste, die du gestern Nacht um eins zusammengestellt hast. Was ist denn da noch drauf, was man unbedingt spielen sollte? Ja, wie gerade schon kurz erwähnt. Nee, du hast nicht erwähnt, weil das war an dem Lied. Ich habe es nicht erwähnt. Ja. Bob Wayne, genau. Ja, was ganz anderes. Südstaaten, Country-Musik, jetzt denkt man sich, oh Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Der Typ ist aber an und für sich Punkrock. Der macht halt nur Country-Musik. Also. Ja. Muss man nicht mögen, aber es ist relativ lustig. Ja, man muss es nicht mögen, aber wir spielen es trotzdem. Man muss auch an die ganzen Trucker denken, die jetzt nachts auf der Autobahn fahren. Genau. A trucker's life is full of strife. It's not hard to know why. He's got no time for church on Sunday or time for a wife. Well, he's always got a run to make, but it's got to be on time. Well, his soul's as black as coffee, and that's the reason why. Ain't no diesel trucks in heaven, boys, they've all drove to hell. Yeah, diesel smoke and heaven's clouds, they don't mix very well. All the angels up in heaven, they have wings to fly about, while the demons down in hell drive diesel trucks around. Ja, jetzt kommst du, ne? Jetzt, dass das andere Lied besser wäre oder was, ne? Aber es ist schon zu spät. Ja. Es ist zu spät. Schlecht vorbereitet, ja, halt. Genau. Nee, also meins ist es nicht. Jeder darf machen, was er will. Ich darf es auch ausblenden. Und habe ich die Grenzen überschritten hier so? Nee, Grenzen habe ich nicht überschritten. Nö. Auf keinen Fall. Okay, meine Liste ist ja noch nicht zu Ende. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ja, vielleicht schaffst du noch, die Grenze zu überschreiten. Bufferta Spezial. Nee, das war so das Skatzeug, ne? Das ist Skatzeug, ja. Ja, John Spencer Blues Explosion. Oh, da kriege ich schon. Das ist auch mehr so. Okay, lassen wir mal. Ja. Big Sandy and the Fly Red Boys. Das war so quasi der mexikanische Elvis irgendwie. Ja. Was haben wir da noch? King Salami and the Cumberland. Was ist denn das? Kann mich kaum daran erinnern. Ich war auch betrunken zwischendurch auf den Konzerten. Ja, das kennt man ja. Ja. Ja, was haben wir noch? Psycho 44, das müssen wir jetzt, glaube ich. Ist eher so Psychokram, ist klar. Nee, das ist ja alles irgendwie so Psychokram. Ja, ich war halt auf diesem Festival in der Wald. Mensch, viel, Junge, ne? Hier, Thema verfehlt. Setzen, Sex. Bisschen Grunge vielleicht noch. Grunge? Auch nicht. Ey, ich mache hier eine Radiosendung, wo eigentlich nur Punkrock läuft, ne? Nur. Darf ich den Rahmen also ich bin ja, sprengen? Ich bin ja hier irgendwie der, also katholischer als der Papst, ist, was das Thema angeht. Und ich sehe schon, ich habe den Nerv getroffen hier. Ja, ja, und was ist das? Das kannst du dann auch vergessen. Boys, kann man auch vergessen. Sag mal, was ist denn hier los? Scampida ist auch mehr Ska, wie man schon unschwer erkennen kann. Team Wasted wäre was für dich, aber das Video ist so scheiße. Ja, das müssen wir jetzt angucken, aber ist die Qualität scheiße oder was? Ja, und man muss ein bisschen vorspulen, weil da irgendwie am Anfang noch so ein Interview ist. Dann hören wir einfach mal hier mit Interview. Wij zijn Team Wasted. Wij zijn al super lang samen en we houden super veel van elkaar, dat kan je wel zien. Door Funkyball te spelen zijn we op onze naam gekomen, want dat is een superleuk spel. En je wordt er zo lekker wasted van. We hebben elkaar ontmoet door bier. We hebben nooit genoeg optredens gehad. Ik had prima aan. Kijk maar, ze hebben allemaal lol met elkaar en ik sta hier gewoon een beetje te staan. Ja, das war Team Wasted. Wahnsinn. Das war die erste Band, die jetzt hier mitgebracht hast, die mir jetzt wirklich gut gefallen haben. Nimm mal das Mikrofon in die Hand. Also, Entschuldigung, ja. Immer diese unprofessionellen Gäste, die man nachts irgendwo in der Kneipe im Sonic Ballroom irgendwie an der Theke anlabert. Und in irgendeine Show abschleppt. So. Genau, und die dann überredet irgendwie, dass sie kommen, um den Montag zu retten. Sonst wäre ich nämlich hier alleine. Und dann noch 80% nicht Punkrock mitbringen. Genau. Aber ist dir egal. Du bist hier. Genau. Ja. Genieße mein Oettinger Export. Prost. Genau, Prost. Ja, Bier muss kalt sein. Ganz genau. Und das ist es. Ja. The Bronx ist auf jeden Fall noch Punkrock. Das war auch dem Festival da. Ja. Ich fand es ein bisschen langweilig. Ja, es ist wieder so ein. Wenn du es schon ein bisschen langweilig findest, was soll ich dann dazu sagen? Du musst sagen, juhu, endlich Punkrock. Ja, super. Ey, ich kann nur eins sagen. Ein gewisser Bommel, ein gewisser bekannter Bommel, der jetzt gerade im Chat dabei ist, der hat sich ein Musik gewünscht, ein Lied gewünscht von der Band Wildschweineimer. Und da ich ja alles habe, was gut ist, habe ich dieses Lied auch auf meiner Festplatte gefunden. Und es passt zum Thema. Genau, das heißt Musikfascho. Da geht es irgendwie darum, er schreibt es hier so schön, ich bin Musikfascho, Musikwünsche ignoriere ich rigoros, ich bin Musikfascho, denn meine Musik ist die beste sowieso. Ja, und genau deswegen spiele ich jetzt das Lied. Das ist eine gute Idee, wir gehen jetzt erstmal zu mir. Bei dir ist ruhig bequem, ich geh dusseln, drill ab meine Gier. Der Abend nimmt uns einen Lauf, wir trinken, lachen, sind gut drauf, langsam kommen wir uns näher. Und du sagst, du magst mich sehr, doch es regt sich noch etwas anderes, dunkles in mir. Die Angst in deinen Augen ist es, die mir verrät, dass du begreifst. Doch jetzt ist es zu spät. Ich bin Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Musikwünsche ignoriere ich rigoros. Ich bin Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Denn meine Musik ist die beste sowieso. Ich zeig dir alle meine Platten, du trinkst eine meiner audiophile Welt. Du hast auch eine CD mit, ich bin sicher, dass sie mir sehr gefällt. Wir hören sie 10 Sekunden lang, dann bin ich endlich wieder dran mit deinen Wünschen. War's das jetzt? Wir hören jetzt meine bis zuletzt. Alle Gespräche werden sofort eingestellt. Das Blut, das aus deinen Ohren läuft, macht es mir leicht. So kann ich erkennen, ich hab mein Ziel erreicht. Ich bin Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Musikwünsche ignoriere ich rigoros. Ich bin Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Musikfasson. Denn meine Musik ist die beste sowieso. Ja, der Bommel als Tippgeber ist doch ganz gut. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit in die Sendung einladen, weil der hier auch irgendwie nicht weit von mir entfernt wohnt, aber er will nicht kommen. Ich weiß nicht warum. Ich wollte auch nicht kommen, jetzt bin ich hier. Ja, also Bommel, nimm da ein Beispiel. Genau. So, von meiner grandiosen Liste ist eigentlich noch eine Punkband übrig geblieben. Ja, ich habe ja wieder mal den großen Edding gezückt. Oder wenn jemand und alles weggestrichen. Auf Ska-Punk steht. Ja, wo denn, wo denn, wo denn? Die letzte Band, die ich am Samstag gesehen habe. Offerta Especial. Genau, das ist auch ein offizielles Video, das sollte ja halbwegs klappen. Ja, dann probieren wir das mal aus. Nur für dich. Vielen Dank. Olli. Nur für dich. Wo hast du ihn jetzt gesehen? In Düsseldorf im Hinterhof. Ah ja. Colectivo de un engrandecimiento al poder, donde ya no vales nada, miembro de una gran manada que se mueve solo por partner. Víctima de un entramado, en sus redes atrapado, solo puedes acatar su ley. Decidieron tu camino y elegiste tu destino, les importa un huevo como este. ¡Let's go! De nuevo seas bienvenido a mi banco, gran amigo, en mis brazos te puedo acoger. Soy tu guía en el camino, tus problemas son los míos, mis servicios te puedo ofrecer. Una firma y has quedado de por vida hipotecado, 30 años hasta tu que ha sido crucificado, de los huevos te ha pillado para siempre en la talla de fe. Gritaré, revolución, revolución, a las puertas del Congreso, de un sistema corrompido, sabes bien, sabes bien. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Donde el barro. Sentido por un pueblo sometido que no lucha para defender los derechos adquiridos en tiempos comprometidos mientras se reparten el pastel. Leyes hechas por encargo de tierras estipulados, objetivos para enriquecer a partidos del Estado, las putitas de los bancos, fuerza fácil para corromper. Gritaré, gritaré revolución, revolución a las puertas del Congreso de un sistema corrompido. Sabes bien, ¿sabes bien? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Donde el barro solo es barro y hasta el cuello estoy hundido. Gritaré revolución. Otra vez estos ladrones me han mentido. Nos han dejado sin techo y bien jodido. War die Band Oferta Especial. Ich gehe mal davon aus, dass die aus Spanien sind, ne? Ja, das war jetzt nicht so schwer zu erraten. Ja, mit dem Lied Hypothekt. Naja, können auch irgendwo aus Lateinamerika kommen. Ja, ja. Vielleicht. Aber ja, man hört ja schon am Akzent, dass sie aus Spanien sein müssen. Ja, da steht irgendwas von so ein Grande Saludos desde Mexico. Keine Ahnung, vielleicht sind sie ja... Grüße aus Mexiko oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, so viel dazu. Warte mal, wir gehen jetzt nochmal. Wo war denn jetzt nochmal dieser Link? Da steht da irgendwas vielleicht. So, ich steht da irgendwas? Aus Madrid. So. Ja. Ja. Nein. Startet das Video? Ja, ja. Das ist ja das Ding, ne? Deshalb habe ich so Probleme mit so Videos abzuspielen. Ja. Weil die machen sich immer selbstständig. Okay. Ja. Ich habe hier eine professionelle Show. Ganz genau. Ja. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Ja. Ja, keine Musikwünsche, keine Vorschläge. Nee, ihr könnt euch im Chat könnt ihr euch Musik wünschen, aber der Bommel hat sich jetzt einen Wildschweineimer gewünscht, der gerade eben lief. Könnt euch gerne noch was anderes wünschen. Ansonsten müssen wir mal meine grausame Liste rausholen. Nee, wir können aber was anderes machen. Ich habe jetzt noch so... Wie wär's denn mit Sachen, die demnächst spielen, zum Beispiel auf dem Ballroom-Jahresfest? Das können wir machen, ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Aber wir können auch was zwischendurch machen. Und zwar, du sagst einen Begriff, ne, ein Wort, egal was von der Sprache. Also Englisch, Deutsch, Italienisch, keine Ahnung. Spanisch, irgendein Wort, ein Begriff. Egal, ob es jetzt ein Adjektiv oder Objektiv oder sonst irgendwas ist. Und ich suche das dann in meiner Playlist, ein Lied, das den Begriff beinhaltet. Okay, also Strychnine hatten wir gerade schon. Nein, keine Band, sondern... nee, das war ja ein Lied. Oder nennen halt einfach mal ein Wort. Sag einfach mal ein Wort. Genau. Vielleicht mal was Spanisches, weil wir gerade eine spanische Band hatten. Ja, mach mal ein Wort. Irgendwas mit Puta. Puta, das ist doch bestimmt wieder Ska, irgendwas. Nee, das heißt irgendwie sowas wie... Ja, hier, da gibt es eine ganze Reihe, ne? Ja. Puta Sociedad mit von der Band Blessed Noise. Okay, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Aber du wolltest nicht anders, jetzt kriegst du es so, ne? Alles klar. Was heißt denn Puta auf Deutsch? Ja, Nutte, ne? Puta heißt Nutte. Ja, das sagen die halt so für Scheiße sagen die Spanier das Puta. Ne? Nutte und Scheiße ist ein Wort oder was? Nee, kann nicht sein. Nee, aber wir sagen halt mehr Scheiße und die sagen mehr das. Und die Engländer sagen mehr Fuck. Ja. Ja. Ja. Dann hören wir doch mal rein in das Lied hier, ne? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Stop it! Dieses Lied ist von dem Sampler Riot Girl Is Not Dead. Von 2011. Okay, war gar nicht so schlecht, ne? Ja, war ein bisschen blöd, also wahrscheinlich so eine Keller-Live-Aufnahme halt. Ja, ne? Gut, so aber musikalisch, ja. Okay. Ja, wer wünscht sich was? Dieser Bommel wünscht sich wieder Lieder. Ach du Scheiße, was wünscht er sich? Krach im Netto. Oh Mann, hey. Ich guck da mal rein, was es ist. Vom Sound her schon mal ganz gut. Abwarten. Ja. Ach so. Es gibt Krach! Die Sonne geht auf, es wird langsam Tag. Eine Horde Menschen strömt in den Markt. Da steht schon der Erste mit dem Rücken zur Wand. Die Hunde decken es sich in den Hand. Es gibt Krach im Netto. Es gibt Krach im Netto. Es gibt Krach im Netto. Ja, das war die Band Schleim, gewünscht von Bommel. Der hat ja da anscheinend einen ganz guten Musikgeschmack. Das Lied hieß Krach im Netto und natürlich war es eine Coverversion von dem Razzia-Lied Nacht im Ghetto, wie man unschwer erkannt hat. Als Kenner, ja. Als Kenner und Genießer. Ja, Bommel, komm doch mal vorbei. Darfst du auch, ja, da auch eine Tüte um den Kopf ziehen? Wenn du Angst hast, dass dich dann jemand erkennt, weil du irgendwo beim Ordnungsamt arbeitest oder sonst irgendwas. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, ja. So, ja. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ach du Scheiße. Oder aus deinem Leben. Oder und das im Radio, gestern. Nee, das geht ja gar nicht. Nee? Nee, von gestern. Gestern war Sonntag, da war nicht viel mit Schwank. Ja, Achso, wir wollten noch Musik hören für nächstes Wochenende. Ja. Zum Beispiel. Genau. Karoshi fällt mir da ein. Karoshi. Toxoplasma auch, würde jetzt auch da passen. Da habe ich was vorbereitet. Nee, doch nimmer, ne? Ich habe gedacht, haben wir vorhin mal was geguckt. Ich habe da irgendwie gedacht, ich hätte was vorbereitet. Kann man ja schon. Mal im Verlauf gucken. Da war irgendwas mit Karoshi. Da war was. Nee. Lotse, das war irgendwie diese Band, wo man lieber mal nicht zu. Ne. Wo waren das jetzt? Keine Ahnung, die findet man noch. Ja. Irgendwo war es, oder? Irgendwo war es. Im Verlauf. Hier, Karoshi. Genau. War es der Link? Ja. Genau, das habe ich mir sogar runtergeladen. Ja. Wake up, believe me, jump part of the global down. You've got so, die haben sich selber ausgeblendet. Das war nämlich auf ihrer Webseite. Und das ist ja mal, da sparen sie mir viel Arbeit. Ja, die spielen, wie gesagt, am Samstag ja, vorm Sonic Ballroom, das große Party. Und ist immer lustig und vergnüglich. Und ich bin auf jeden Fall dort. Wenn ihr mich seht, ladet mich zum Bier ein. Ich freue mich. Und jetzt spielen wir ein Lied von Kubala. Also nicht verwechseln mit der Band Casala aus Köln, sondern die Kubala, die kommen aus Ludwigsburg und das Lied heißt So wie jeden Tag. Olli, wie sieht es denn eigentlich aus, gehst du jetzt auf das Toxoplasma-Konzert am Freitag? Muss ich mir noch überlegen. War nie so meine Band, ehrlich gesagt. Ein paar Sachen sind ganz okay, aber so unterm Strich. Ja, die neue Platte hat mich jetzt auch nicht irgendwie hinterm Ofen hergelockt. Die kenne ich jetzt gar nicht. Ja, ich war meine Band auf jeden Fall irgendwann mal vor vielen hundert Jahren. Ja. Und aber ich glaube, ich gehe da nicht rein, sondern ich bleibe einfach vorm Laden rum. Vorm Laden rum, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Und ich denke mal, es werden sich einige die Augen ausholen, weil sie keine Karte mehr gekriegt haben. Ja. Und sowas, ich stehe daneben, ja, und lache sie aus. Ja, zum Beispiel. Ja. Nee, sowas mache ich auch gerne. Ja. Weil häufig steht man ja doch irgendwie draußen rum und unterhält sowieso, sich und, ja, verpasst vielleicht auch noch das Konzert, obwohl man bezahlt hat. Da kann man eigentlich auch direkt hingehen und sich nur vor den Laden stellen, so gerade so, im Sommer. So, ja, ist mein Plan, ja. Ja, das könnte man machen. Habe ich auch gemacht bei Dictators. Die haben, okay, jetzt auch letzte Wochenende gespielt. Da haben wir uns, ja, danach haben wir uns ja getroffen, also an einem Samstag, ja, im Sonic Ballroom. Oder währenddessen die noch gespielt haben. Also ich wollte halt nicht reingehen. Also Samstag vor einer Woche jetzt. Ja, frag mich nicht, was ich letztes Wochenende gemacht habe. Letztes Wochenende, dieses Wochenende. Also letztes. Nee, da war ich ja da Ska Punk gucken in Düsseldorf. Wann war das dann? Sein. Scheiße. Wahrscheinlich davor, der Samstag. Ja, egal. Nee. Wir haben uns, wo wir das ausgemacht haben mit der Sendung, war doch freitags, oder? Das war am Freitag, genau. Genau. Und da haben Dictators im Underground gespielt. Ach so, ja gut. Ich dachte im Ballroom jetzt. Nee, okay, im Ballroom nicht. Aber dann, da haben wir uns ja getroffen. Ja, jetzt habe ich es wieder. Okay. Ja. Da haben Team Wasted im Ballroom gespielt und ja, sehr geile. Ach, das Team geile, Wasted. Geile Bühnenshow. Yeah? Das war letzten Freitag. Genau. Ach, da hast du, obwohl du die ganze Zeit draußen neben mir standest, hast du die Band mitgekriegt, oder was? Ja, ja. Klar. Sollen wir jetzt mal wieder so ein Video anklicken, so ein unsägliches YouTube-Video oder was? Oder haben wir die schon gespielt? Die haben wir schon gespielt. Die haben wir schon gespielt. Ja. Na, dann machen wir sie wieder weg. Ja. Tja, wie gesagt. Ja. Wir haben jetzt eh nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade. Nur noch 7 Minuten. Karoshi hatten wir auch Minuten. Schon, ne? Ja. Pentachrist kann ich noch spielen. Das ist eine Band aus Hamilton in Kanada. Okay. No Gods, no Masters. Haben sie mir zugeschickt und habe ich mir gedacht, ja. Hört sich nach Anarcho-Punk an oder sowas. Ja. Frauenpunk-Band. Okay. Ja. Das war die Band Pentachrist aus Kanada mit dem Lied No Gods, No Masters. Ja, schön. Hat dir gefallen, ja? Ja, das, sowas gefällt mir. Ja, solange sie nicht so doof abgehen wie diese Barfire Dolls. Ja, das war ein bisschen zu aufgesetzt, sagen wir mal. Milder ausgedrückt. Ja, haben wir enttäuscht live, auf jeden Fall. Ja, und viel zu lahm. Also. Ja, also... Mhm. Man kann ja auch live dann wirklich die Sau rauslassen und dann halt alles ein bisschen schneller spielen, ne? Und irgendwie, aber ne, irgendwie ja. Etwas draus machen können. Ja. Personal ist da. Genau. Aber war naja. Halt nichts, ja. Ja, das war hier wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 30.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Hörern. Nächste Woche, ich habe noch keinen Gast. Vielleicht kommt ja der Bommel. Mal sehen. Ja. Oder ist ja wieder Wochenende dann im Ballroom, kannst du wieder genau. Den nächsten anlabern. Kann so, ich wieder irgendjemand anlabern, ne? Ja. Ja, Frauen laber ich nicht so gerne an, weil die denken immer, ich will sie dann abschleppen oder sowas. Ja, das ist natürlich auch blöd, ne? Aber ich will ja hier nur Sendung machen, ist mir eigentlich wichtig hier. Ja, vielleicht mal eine Mädchen-Frauen-Band oder so ja. Einladen. Das würde ja auch gehen. Kann man machen. So. Jetzt haben wir noch 2 Minuten. Jetzt spielen wir noch was. Ich hätte noch was auf Lager von Nervous Assistant. Auch ein neueres Lied von 2014. Die Band kommt aus Bremen und da spielen wir jetzt das Lied. Auch wieder ein unaussprechbarer Titel. Zalux. Kallax. Kallax. Was, weißt du, was das heißt? Keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Also macht's gut. Tschüss. Tschö. Restless levitation, promises of gratification, premature flavor of sensation.